Baby Baller. Hören Sie nur, unsere neue Stimmierpalette ist unsere Angebotsreihe. Das A und B mir für nur sage und schreibe 20 Pfennig. Oh Baby, fahr doch schon mal den Wagen vor. Ich brauch nämlich ne nette große Bierpalette. Am besten zwei oder besser drei. Unglaublich!